Ey, lass dir das geht raus an alle Hater, die nicht wissen, was ich mit meinen Texten will, zwecken will, sollst dich verpissen. Ich hab ne Message in dem Song, manchmal ist das nur Fun. Ob ich Humor versteht, die Frage ist wann. Weil anscheinend krieg ich nur Kommens, dass ich das rappen lassen soll bei meinen Songs. Das finden nur die Affen, tolle wäre ich Gangster, würde ich sagen, ich sei Gangster. Ich zieh mir Dinge durch, boah, und wenn's kann, ne passt da schlecht, die haben hört die Chance nicht da. Mann, ich bin so provokant, dass man's erfassen kann. An alle meine Hater, die sagen, ich seh irgendwas, ich bin kein Gangster. Straßenrapper finde mich nicht derbe krass. Das einzige, was ich mach, ich provoziere vieles. Was soll sich dann verarscht verkommen, weil das ja mein Ziel ist. Jeder einzelne Schritt von mir hat Sinn. Nimm mich so oder nicht, das ist das, was ich bin. Scheiß auf voll, dass das so scheiße ist. Scheiß auf euch, ihr beweist, dass ich bin. Schwerseher, Erster, Fusion-Trap, Erster. Typischer Trap-Song auf jeden Fall, Rap-Song. Scheiß auf voll, dass das so scheiße ist. Scheiß auf euch, wir beweisen es, ich bin Schwerseher, Erster, Fusion-Trap, Erster. Typischer Trap-Song auf jeden Fall, Rap-Song. Sag ich über irgendein Thema, das niemand versteht. Krieg ich scheiß Kritik, weil den Leuten das Hirn fehlt. Ich rap es nur über Seites, über Bitches, über Like. Vielleicht gefällt das den Leuten, das wird sich noch beweisen, ey, im Ernst. Ich mach nicht auf Clown, nein, ich bin ein Clown. Ein spastischer Clown, ein Clown, der nicht rappen kann, der ihn dagegen umher hüpft. Er macht doch Scheiße, hat die Welt gekriegt. Und wenn ich komme mit Locks Rip, ist das Spiel vorbei. Euer Auftritt sorgt sofort für eine Schießerei. Und dann kannst du die Gangster fragen und die Gangster schlagen und die Gangster sagen: Wir haben doch nichts gemacht, weil wir doch nur am Fenster saßen. Ihr seid keine Profis, seid keine Rapper. Seid nicht mal irgendwas, sagt, wer ist besser. Locks Rip die Crew und Fusi Drop der Stecher. Scheiß auf voll, dass das was Scheiße ist. Scheiß auf euch, wir beweisen, dass ich bin Schwerseher, Erster, Fusion-Trap, Erster. Typischer Trap-Song auf jeden Fall, ein Rap-Song. Scheiß auf voll, dass das was Scheiße ist. Scheiß auf euch, wir beweisen, dass ich bin Schwerseher, Erster, Fusion-Trap, Erster. Typischer Trap-Song auf jeden Fall, ein Rap-Song.